und dass wir uns hier in Berlin auf die Bereiche konzentrieren müssen, die wirklich Zukunftschancen haben, wie der Bereich der Kultur- und Medienwirtschaft, der Gesundheitswirtschaft, das lasse ich jetzt mal alles weg, also die Debatten, die üblicherweise dann geführt werden, wenn wir mit Wirtschaftsleuten zusammensitzen, wie Herr Thiel und ich gestern Abend, sondern ich mache wirklich jetzt mal drei sehr konkrete Vorschläge auf Ihre Frage hin, also die ich denke auch handhabbar sind. Und ich will anfangen damit, dass ich die Zahlen, die Sie genannt haben, wirklich noch um eine ergänze, weil ich denke, die ist so dramatisch, dass man sie zu dieser Frage ja am Anfang einfach nennen muss. Wir haben in dieser Stadt 25.000 junge Erwerbslose unter 25 Jahren. 25.000, und an dieser Zahl hat sich in den letzten Jahren leider auch wenig geändert. Und wir haben nochmal dazu 25.000 junge Leute, die in Warteschleifen sitzen. Also die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, sondern die in Schulmaßnahmen und was es da nicht so alles noch gibt, MDQM und hoch und runter, also in 25.000 sozusagen Ersatzmaßnahmen sitzen. Das heißt, wir haben eine Gruppe von 50.000 jungen Leuten in der Stadt, für die Arbeit und für die Bildung fehlt. Und ich sage Bildung fehlt, weil bei diesen 25.000, den Ersteren, 70% keine abgeschlossene Schulausbildung haben beziehungsweise keine abgeschlossene Berufsausbildung. Mehr als 2/3 von denen haben keine abgeschlossene Schul- und keine abgeschlossene Berufsausbildung. Deswegen bin ich überzeugt, dass die erste Antwort auf diese Frage wirklich Bildung, Bildung, Bildung sein muss. Ein besseres Schulsystem, mehr Investitionen in die Bildung, ein anderes Bildungssystem. Daraufhin kommen wir nachher vielleicht noch zu sprechen. Weniger die ohne einen Schulabschluss die Schule verlassen. Und wir müssen eben auch für diese 25.000 etwas anbieten. Ich denke, da muss eine Nachqualifizierungskampagne, eine Nachqualifizierungsoffensive gemacht werden, weil ansonsten wir nicht sagen können, wenn wir dann ein besseres Schulsystem irgendwann mal haben, ja, dann können wir denen nicht sagen, ihr habt leider das Pech gehabt, in der Zeit zur Schule zu gehen, wo es in Berlin so schlecht aussah mit vielen Dingen. So, also ich denke, diese Antwort als erstes Bildung, das kann man ja vielleicht nachher auch nochmal untersetzen. Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass wir, auch wenn Vollbeschäftigung, ja, selbst wenn wir wieder ein Wachstum hinkriegen, selbst wenn es wieder so ist, dass die Wachstumsraten etwas höher sind, als sie das im Moment sind, selbst wenn es ein bisschen besser aussieht wirtschaftlich in Berlin, als das derzeit der Fall ist. Ich und die Grünen glauben nicht daran, dass eine Vollbeschäftigung für alle wirklich etwas ist, was erreichbar ist und was wirklich realistisch ist. Die hat es ja so auch eigentlich nie gegeben, ne? Wenn man mal in die alte Bundesrepublik guckt, weil da waren ja die Frauen auch nie Vollzeit erwerbstätig. Aber ich glaube nicht daran, dass das Arbeitsvolumen wieder so hochgeschraubt werden kann, dass für alle dauerhaft eine Vollzeitbeschäftigung da ist. Deswegen plädieren wir dafür, statt kurzfristiger 1-Euro-Jobs einen Bereich einzurichten, den ich jetzt mal gemeinwirtschaftlichen Sektor nenne, und wo wirklich Leute eben länger als 8 Wochen oder ein halbes Jahr über ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis Dinge tun, die getan werden müssen und die sinnvoll sind, getan zu werden. Weil ich finde Arbeitsmarktpolitik im Unterschied zu anderen eine sehr sinnvolle Geschichte. Ich finde nur, erstens, so wie es derzeit organisiert ist, und zweitens, die Tätigkeiten, die da verrichtet werden, die finde ich zum Teil unsinnig. Und warum soll man, um ein einziges Beispiel zu nennen, warum soll man nicht ein Schwimmbad, was hier in Berlin steht und was wirklich in einem schlechten baulichen Zustand ist, warum soll man ein solches Schwimmbad nicht mit langzeiterwerbslosen Handwerksbetrieben, finanziert aus Mitteln der EU, finanziert aus Mitteln der Arbeitsagentur, umbauen zu einem Schwimmbad, was wieder genutzt werden kann und was dann wirklich etwas ist, was für das Gemeinwesen Nutzen bringt? Also wir plädieren für einen solchen gemeinwirtschaftlichen Sektor. Und dritte und letzte Antwort ist, ich glaube zwar nicht, dass die Höhe der Lohnnebenkosten allein das Problem sind bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Ich glaube aber, dass im Bereich der einfachen Dienstleistungen das, was an Sozialversicherungsbeiträgen, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, dass diese Größenordnung oft verhindert, dass Arbeitsplätze entstehen. Und deswegen sind die Grünen nicht dafür, einen neuen Niedriglohnsektor einzuführen. Wobei man sagen muss, niedrige Löhne bekommen in Berlin im Übrigen schon sehr viele. Ja? Also ich habe gestern das gerade noch mal eine Zahl auch gesehen. 51% der Berlinerinnen verdienen netto unter 900 Euro. Also man muss auch mal gucken, worüber man redet. Ne? Ich glaube auch, dass Kombilöhne nicht die richtige Antwort sind, aber die gezielte Bezuschussung von Sozialversicherungsbeiträgen für einfache Dienstleistungen ist eine Maßnahme, ist ein Vorschlag, von dem ich glaube, dass es dazu führt, dass auch Arbeitsplätze entstehen können. Also das waren jetzt mal der Versuch, mit drei sehr konkreten Antworten diese Frage zu beantworten. Ja, vielen Dank, Frau Klotz. Herr Thiel, Sie werden mir ja sicher zustimmen, dass Berlin gerade auch als Industriestandort gestärkt werden muss, damit Arbeitsplätze entstehen. In der Vergangenheit war es jetzt so, dass Industrie eher abgewandert ist als hinzugekommen, wie man bei Samsung jetzt zuletzt gesehen hat. Was würden Sie vorschlagen, was kann man machen, was kann die Regierung machen, damit wieder Industrie hier in Berlin sich ansiedelt? Ja, vielen Dank. Sie liefern mir ein Stichwort, ohne dass wir es abgesprochen haben, an dem man sehr schön zeigen kann, was sich verändern muss. Als Samsung Mitte der 90er Jahre nach Oberschöneweide kam, waren alle ganz froh und dankbar und sagten, Mensch, dieser alte klassische Industriestandort hat jetzt vielleicht eine Zukunft. Und die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker haben sich erstmal zurückgelegt. Wir haben gesagt, gut, dass die da sind, jetzt gibt es da ein paar Arbeitsplätze und jetzt werden wir mal sehen, dass das so weiterläuft. Und dann geschah nichts, gar nichts. Was man gemacht hat, sehr sinnvoll, man hat die einzige Zufahrtsstraße 4 Jahre lang rekonstruiert, dass man also auch nicht an das Werk gut rankam. Man hat keine Querung über die Spree weiter durchgeführt, sondern man hat schlicht und einfach seinen Träumen nachgehangen in den 90er Jahren, Berlin wird sich zu einer Dienstleistungsmetropole entwickeln. In allen Fraktionen, in allen Parteien war das ein großer Hit gewesen. Wir werden alle Dienstleister. Also jeder bringt den anderen eine Dienstleistung, wo das Geld herkommt, hat aber keiner gesagt. Und erst allmählich, und jetzt erst, entdeckt man plötzlich, dass das ein kolossaler Fehler war. Es gab keine Gleichberechtigung in der Wirtschaftspolitik gegenüber der Industrie. Im Gegenteil, man wollte sie teilweise gar nicht mehr. Und als dann klar war, dass dieser Standort nicht weiterentwickelt wurde für Industrie, war auch mit klar, gleichzeitig mit dem Auslaufen der Fördergelder, dass Samsung kein Interesse hat, da zu bleiben. Hinzu kommt, auch Industrieunternehmen, auch in dieser Größenordnung, wollen emotional an einen Standort gebunden werden. Das sehen wir zum Beispiel daran, dass in München es Industrieansiedlungen gibt, obwohl durchschnittlich zu Berlin die Kosten für die dortigen Unternehmen 30% höher sind als bei uns. Also was folgt daraus? Ich meine, hier würde ich Herrn Wowereit mal ernst nehmen, Mentalitätswechsel. Das heißt, wir müssen uns dazu bekennen, zu sagen, wir wollen Industrieansiedlungen in Berlin haben und dazu gibt es bestimmte Flächen in bestimmten Stadtbezirken, wo auch Industrie angesiedelt werden kann. Und dann brauchen wir als Folge davon eine nicht nur Industrie-, sondern wirtschaftsfreundliche Verwaltung, weil endlich die Menschen verstehen sollten, nur wenn sich Wirtschaft ansiedelt, nur dann haben wir eine Chance, auch das Problem, was gerade angesprochen wurde, der Arbeitslosigkeit, überhaupt etwas in den Griff zu kriegen. Wir kriegen es nicht über den öffentlichen Dienst in den Griff. Und Politiker können viel reden, aber sie schaffen nicht eine einzige Stelle. Also insofern brauchen wir hier Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich werbe sehr offen dafür, obwohl das nicht populär ist. Ich möchte gerne, dass wir versuchen, erst im deutschen, aber dann auch im europäischen Raum, Industrie zur Zuwanderung zu uns zu bewegen. Weg von anderen Standorten. Einige Bezirke haben das ganz erfolgreich im kleinen Fein gemacht, wo dann plötzlich rauskam, es wäre toll, in Berlin einen Standort zu haben und dafür gebe ich einen anderen Standort auf. Das will ich, das ist Wettbewerb und dem müssen wir uns stellen. Und nochmal, das hängt mit einem Mentalitätswechsel zusammen. Bei allem Respekt vor den politisch Verantwortlichen. Ein Strukturfehler der Wolffschen Wirtschaftspolitik, ich will das mit einem Vergleich darstellen, besteht darin. Herr Wolf verhält sich in seiner Wirtschaftspolitik so ähnlich wie ein Vegetarier hinter einer Fleischtheke. Er kann zwar entsprechend die Sachen herausgeben, aber entsprechend lustlos oder angeekelt wird es durchgeführt. Und das muss sich ändern. Wenn man Wirtschaftspolitik, wenn man Industriepolitik machen will, muss man leidenschaftlich damit umgehen und nicht verwaltungsmäßig. Ja, vielen Dank. Frau Kabisch. Was sagen Sie dazu, Herr Thiels Auffassung? Sind Sie da auch der Meinung? Ja, ich denke, man kann ja hier erstmal vielen Dank schon eine ganze Reihe Schnittmengen sehen. Der erste Punkt, wir stehen für eine offensive Förderung der industriellen Ansiedlung in Berlin, aber dann muss man auch den Wettbewerb sehen, in dem dieser Standort hier steht. Berlin ist selbstverständlich attraktiv für eine bestimmte Szene und auch wegen seiner Kultur, aber da dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Man muss also wissen, was erwarten eigentlich Unternehmen, wenn sie nach Berlin kommen sollen. Und da knüpfe ich an dem an, was Frau Klotz gesagt hat. Sie erwarten zum Beispiel als erstes sehr gute Schulen in Berlin und eine sehr gut ausgebildete Facharbeiterschaft beispielsweise, damit sie die nicht alle aus anderen Ecken mitbringen, damit die Arbeitsplätze entstehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Infrastruktur in so einer Stadt zugeschnitten werden muss auf solche Ansiedlungen. Eben hat Herr Thiel so ein Beispiel bei Samsung genannt. Und das Dritte, was man wirklich nicht unterschätzen soll, sind diese Soft Skills, sind diese emotionalen Bindungen, die ein Unternehmen bewegen, nach Berlin zu gehen. Es gab in den 90er Jahren einen ganz interessanten Fall, wenn Sie sich erinnern, als es um Sony ging am Potsdamer Platz, dem es ja auch nicht ganz leicht gemacht wurde, damals im Bezirk Mitte, hat sich im Vorstand ein Mensch durchgesetzt, das war die Verlagerung von Düsseldorf nach Berlin, der eine ganz emotionale Bindung an diese Stadt hatte, und zwar ganz schlicht deshalb, weil er auf eine Schule gegangen war, die ganz stark auch mit ganz bestimmten Lehrern aus Berlin zusammenhing, nämlich der deutschen Schule damals in Tokio. Das darf man nicht unterschätzen. Und dazu kommt etwas, was ich an der Stelle einfach mal reingebe. Es gibt eine neue Studie über Wachstumsregionen, eine ganz intelligente Studie, die gerade geprüft hat, warum Dublin zum Beispiel Stuttgart überflügelt hat. Und da kommt man zu diesen berühmten drei Ts, die vielleicht den meisten von Ihnen vertraut sind. Was braucht ein Standort, damit es eine Wachstumsregion wird, damit sie attraktiv wird für Ansiedlungen jedweder Art in einer wissensbasierten Wirtschaftszeit? Das darf man immer nicht vergessen. Und dazu gehört eben dann vor allen Dingen auch die sehr, sehr guten und differenzierten Bildungssysteme. Das erste ist Technologie. Und daher sind die Forschungsstätten, da sind die Universitäten in Berlin gefordert, aber natürlich auch die Politik, diese Forschungsstätten und diese Universitäten endlich Planungssicherheit zu geben und nicht jetzt schon wieder runterzurechnen, die Studienplätze. Wir brauchen nämlich sehr viel mehr Studienplätze und wir brauchen vor allen Dingen viele Leute, steht heute im Tagesspiegel, die von draußen in Berlin studieren wollen, damit dieses andere Know-how aus anderen Ländern dann auch wieder zurückgetragen werden muss. Das ist eigentlich mit die beste Werbung für Produkte, wenn junge Leute aus anderen Bereichen hierher kommen, aus anderen Ländern, und sie wieder zurücktragen. Zweiter Punkt ist Toleranz. Und damit ist jetzt nicht alleine der alte Fritz gemeint und jeder nach seiner Fasson, sondern damit ist gemeint unter anderem eine tolerante Bürokratie. Das heißt, eine Bürokratie, die nicht nur nach Paragraphen und Regeln guckt, sondern die direkte Wege ermöglicht, die auch mal anders sein ermöglicht und intelligente Ideen nicht von vornherein abwirkt, weil sie nicht in eine Schublade passen. Und das Dritte ist Talent. Und Talent war ja ganz nebenbei im alten römischen Imperium eigentlich die höchste Münze, für die man sehr viel bekam. Und deshalb heißt es eben in Berlin, Talente auszuschöpfen, jedweder Art. Und das heißt, sehr gute Schulen, sehr gute Hochschulen und bitte die Schulpolitik vom Katzentisch im Kabinett an einen Hauptplatz am Kabinett. Das wäre ein intensiver Wunsch. Ja, vielen Dank. Als letztes in der Fragerunde zu diesem Thema würde ich gerne Herrn Lederer fragen. Und zwar, könnte man sich nicht auch vorstellen, dass der Staat selbst mehr Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor schafft, zum Beispiel im Bereich Sozialarbeit oder Krankenpflege oder auch was die personelle Ausstattung von Schulen und Hochschulen angeht, weil dadurch würden Arbeitsplätze geschaffen und alle Berlinerinnen und Berliner hätten auch was davon. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich fange mal da an, dass ich Frau Klotz zustimme. Vollbeschäftigung lässt sich, glaube ich, im ersten Arbeitsmarkt und durch irgendwie die freien Kräfte des Marktes nicht mehr herstellen. Das ist eine Lebenslüge der modernen Gesellschaftsentwicklung. Und wenn man das weiß, muss man was tun. Und jetzt zu der Frage, soll die öffentliche Hand da mehr Arbeitsplätze schaffen? Also feststeht, dass genug Arbeit in der Gesellschaft da ist, dass es nur an bezahlter Arbeit im ersten Arbeitsmarkt fehlt. Die Frage, ob das jetzt gleichbedeutend damit ist, dass der Staat seine ja doch recht hierarchischen Instanzen ausbaut, glaube ich, muss man dann konkret diskutieren anhand des Themas. Also Lehrerausstattung, Hochschulausstattung und so weiter ist staatliche Pflicht, das bestreitet auch niemand, das sagen alle. Und dann muss sie auch in dem entsprechenden Maß bereitgestellt werden. Alle wissen aber auch, Berlin ist pleite, wir haben Berlin nicht pleite gemacht, es ist wenig Geld da und um dieses wenige Geld streiten sich viele Sektoren. Und da kommt es dann am Ende darauf an, erstens die Aufräumarbeit zu machen und zweitens dann entsprechende Prioritäten zu setzen. Und da sagen eigentlich jetzt auch alle Parteien, eine dieser Priorität soll Bildung und Hochschule sein, sagen alle. So, die zweite Frage ist aber, muss der Staat das alles tun? Also gibt es nur Staat und Markt und gibt es dazwischen nichts mehr? Und da bin ich der Ansicht, und das geht ein bisschen in die Richtung von Frau Klotz, wenn wir auch da gleich jetzt ein bisschen konkreter werden können, öffentlich geförderte Beschäftigung zu betreiben, also nicht Arbeitslosigkeit zu bezahlen, aus Mitteln der Bundesagentur etwa, sondern Arbeit zu bezahlen, also tatsächlich öffentlich geförderte Beschäftigung einzuführen, in Bereichen, die umweltpolitisch Demokratie und Teilhabe betreffen können, die die Kultur- und Stadtteilarbeit betreffen können und die natürlich auch Sozialarbeit und soziale Bereiche betreffen können. Natürlich kann man sowas machen und man sollte es auch machen. Und unsere Vorstellung als Linkspartei dazu ist, einfach mal zu überlegen, welches Geld geben wir jetzt für Hartz IV aus? Wir bezahlen den Leuten die Unterkunft. Wir bezahlen den Leuten den allgemeinen Satz an Leistungen. Wir bezahlen zusätzlich dann gegebenenfalls 1 Euro oder 1,50 Euro hier in Berlin und wir geben Trägern das Geld, dass sie dafür solche 1-Euro-Jobs einrichten. Dieses Geld zusammengepackt und noch ein bisschen aus europäischen Sozialfondsmitteln obendrauf würde reichen, um hier in Berlin tariflich abgesicherte soziale Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Und deshalb sollten wir das auch tun. Es gibt gegenwärtig nur eine einzige Grenze, die will ich hier auch nennen, und die ist bundespolitischer Art. Es gibt die Hartz-IV-Gesetze. Die Hartz-IV-Gesetze sehen eigentlich vor, dass in den ersten Arbeitsmarkt integriert wird, aber nicht, dass mit den Mitteln extra und neue Beschäftigung geschafft wird. Und die Grundlogik des Ganzen ist, den Druck auf Arbeitslose zu erhöhen, sich um möglichst jede zumutbare Beschäftigung zu kümmern. Das heißt also auch, die Bundesagentur, die hier das Gesetz auszuführen hat, steht Projekten äußerst kritisch entgegen, wo man die Gelder nimmt, um richtig langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Und zwar gegebenenfalls auch, wo Leute wieder einen Anspruch auf Arbeitslosengeld erwerben. Die sagen einfach, das Geld ist ja nicht dazu da, neue Arbeitslosengeld Einsansprüche zu erwerben, sondern das Geld ist dazu da, die Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder den Druck zu erhöhen, sich um irgendwelche Beschäftigungen in Niedriglohnsektoren zu bemühen. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als mittelfristig auch Hartz IV insgesamt auf eine Arbeitsförderung umzustellen und nicht auf den Druck auf Arbeitslose. Das heißt, Hartz IV muss überwunden werden. Und da will ich noch eine Bemerkung machen. Da ist ja nun, Frau Klotz, das ist nun so, Rot-Grün verantwortlich für, dass es die Hartz IV-Gesetze gibt. Die CDU hat sich mit beteiligt, die FDP wollte auch. Und sie sagen, sie finden Kombilöhne blöd. De facto ist Hartz IV ein Kombilohnmodell. Der Druck auf die Leute wird erhöht und es gibt in Berlin eine Reihe von Aufstockern. Das sind Leute, die in Niedriglohnsektoren arbeiten und sich zusätzlich Leistungen nach Hartz IV beantragen, um existenzsichernd arbeiten zu können. Und deshalb ist meine Grundposition, wenn man Arbeitsmarktpolitik will, dann muss Hartz IV überwunden werden. Dann muss an dieser Stelle ein Konzept öffentlich geförderter Beschäftigung, und zwar bundesweit. Und dieses Gesetz muss auf Bundesebene durchgesetzt werden und da muss dann aufhören, dass letztlich das Problem der Arbeitslosigkeit auf die Arbeitslosen zurückverlagert wird. Weil man kann zwar Druck erhöhen, man kann auch Bildung verbessern, man kann all das machen. Aber solange es keine Arbeitsplätze und keine Beschäftigungsstellen gibt, auf die die Leute kommen, nützt uns das alles nichts. Solange wir hier in Berlin eine feste Zahl von Arbeitsplätzen haben, werden die vielleicht cleverer bearbeitet, werden vielleicht die Leute, die sich da bewerben, cleverer sein. Aber Arbeitsplätze mehr entstehen dadurch erst einmal nicht. Und deshalb, ja, öffentlich geförderte Beschäftigung, nicht zwingend beim Staat, meinethalben auch bei Vereinen in gesellschaftlicher Selbststeuerung, aber mehr öffentlich geförderte Beschäftigung, denn Arbeit ist da und die Leute sind auch darauf angewiesen. Ja, vielen Dank, Herr Lederer. Frau Klotz, Sie wollten sich dazu noch melden? Ja, ich würde da gerne mal drauf reagieren, weil ich schon finde, wir haben zwei Ebenen hier auch zu besprechen. Die eine Ebene ist eine bundespolitische Ebene und das ist völlig richtig. Da gab es 4 Parteien, die Hartz IV getragen haben und eine Partei, die das nicht getan hat und die sozusagen auch auf dem Anti-Hartz-Trip dann wieder in den Bundestag eingezogen ist. Ich finde es auch total in Ordnung, dass Sie das immer rausstellen. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass Sie ja einfach manche Sachen nicht ganz richtig sagen. So. Und ich sage mal, dieses Sozialgesetzbuch 2 hat nicht nur die Sanktionslogik. Es hat zwei Logiken. Das ist ja eigentlich das Schizophrene daran. Es sagt, gibt eigentlich zwei unterschiedliche Botschaften aus. Das eine sind die Sanktionen, die Sie angesprochen haben, die gerade wieder verschärft werden. Ich habe gestern gesehen, der Rat der 5 Wirtschaftsweisen empfiehlt, das Arbeitslosengeld 2 auf 200 Euro herunterzusetzen. Und empfiehlt, dass der Druck nochmal zu erhöhen ist, empfiehlt, in einen Niedriglohnsektor einzusteigen und. Also wirklich, das geht die, also die Post geht gerade in eine komplett andere Richtung ab. Und das andere, Herr Lederer, ist, dass in diesem Sozialgesetzbuch 2 27 verschiedene Instrumente der Arbeitsförderung drinne stehen. 27. Und jetzt lassen Sie uns beide mal raten, welches das 27. ist, nachdem die anderen 26 schon gekommen sind. Das sind diese sogenannten 1-Euro-Jobs. So. Und diese sogenannten 1-Euro-Jobs sind aber in Berlin fast das einzige Instrument, was zur Anwendung gebracht wird. In manchen Bezirken mehr und in anderen Bezirken weniger. So. Und Ihr Wirtschaftssenator Harald Wolf hat zusammen mit der IHK, hat zusammen mit der Regionaldirektion eine Vereinbarung unterschrieben, wo diese 35.000 1-Euro-Jobs drinne stehen. Das heißt, da gibt es die Unterschrift von Harald Wolf unter 35.000 1-Euro-Jobs. Und es gibt noch etwas. Es gibt 580 Millionen Euro Eingliederungsmittel im letzten Jahr, von denen sind 300 Millionen Euro verfallen in Berlin. Was hat denn der Arbeits- und Wirtschaftssenator dagegen getan? Dass 300 Millionen Euro, das finde ich echt eine Menge Geld, ja, dass dieses nicht zur Eingliederung verwendet wurde. Und ich sage noch einen dritten Punkt. Das Land Berlin hat in der aktiven Arbeitsmarktpolitik sich 100 Millionen aus eigenen Programmen rausgespart, anstatt diesen Bereich für Sachen, die wir vorhin genannt haben, irgendwie zu verwenden. Und das Land Berlin hat mindestens 200 Millionen Euro an Hartz IV in Klammern eingespart. Herr Lehrer, das kompensiert nicht die Unternehmenssteuerreform. Wir treffen uns öfter, Sie merken das. Ja, da haben Sie recht. Aber dennoch, also mein Punkt ist doch einfach, ich habe eine Kritik an Hartz IV, die habe ich auch immer formuliert. Manches finde ich vernünftig, will ich auch mal sagen. Ich finde vernünftig, dass Leute, die in der Sozialhilfe lange waren und wo niemand sich dafür interessiert hat, ob die erwerbsfähig sind oder ob die nicht erwerbsfähig sind, dass die sozusagen geistig wieder als Erwerbslose akzeptiert werden. Und ich habe Debatten erlebt von Arbeitslosenhilfeempfängern, die gesagt haben, ich lasse mich doch hier nicht mit einem Sozialhilfeempfänger gleichsetzen. Ja, also, dass diese Zweigliedrigkeit vorbei ist, finde ich auch was Gutes, ein paar andere Sachen auch noch. Aber mein Plädoyer ist dafür, dass man das, was man vor Ort tun kann, auch wenn man eine Bundesgesetzgebung nicht gut findet, dass man das Maximale für die Leute rausholt. Und das haben Sie in der Regierung hier in Berlin nicht getan. Ja, ich versuche es kurz darauf zu reagieren, aber richtig stellen muss man schon. Und ich versuche es auch ganz sachlich, Frau Klotz, weil das Problem, was ich schon ein bisschen habe, ist, dass das grüne schlechte Gewissen, was immer so aus dieser Erregung spricht, wir können uns darüber ja offenbar nicht nüchtern und vernünftig und ruhig unterhalten, das grüne schlechte Gewissen auf uns abzuladen, ist, glaube ich, jetzt lassen Sie ausreden. Ja, also. Das können Sie nicht auf uns, den Weg zum Druck auf die Arbeitslosen haben Sie geöffnet und niemand anders. Und es war völlig klar, dass unter den Bedingungen, bei leeren Kassen in den Kommunen, bei der Masse der Probleme und bei der Art, wie diese Arbeitsagentur, im Übrigen eine Bundesagentur, organisiert ist, dass dieser Weg so gegangen werden wird, davor haben wir gewarnt und Sie können sich jetzt nicht auf die Affäre, aus der Affäre rausziehen und die maßgeblich bundespolitische Sozialgesetzgebung, ihre Umsetzung hier Berlin zuschreiben. Berlin ist pleite, 2,5 Milliarden zahlen wir an die internationalen Finanzmärkte. Das wären die Grünen jährlich. Schulden, Schuldtilgung, 2,5 Milliarden. Wie viele Integrationsleistungen könnten wir dafür anbieten? Wie viele schöne Stellen für Lehrerinnen und Lehrer, für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer könnten wir dafür anbieten? Wir können es aber nicht. Dieses Problem werden Sie als Grüne auch haben. Ob Sie hier, Sie wollen hier regieren, ich finde das ja auch ein nachvollziehbares Ziel, aber dieses Problem werden Sie auch haben. Und was mich schon wundert, ist, dass die Grünen immer überall versprechen, dass sie was draufpacken, am Ende aber rot-rot immer vorwerfen, noch nicht genug gespart zu haben. Da müssen sie sich dann schon auch mal entscheiden. Was wir geschafft haben, ist, und zwar gegen die Logik von Hartz, diejenigen, die wegen Partnereinkommen bisher überhaupt keinen Anspruch auf Förderungsmittel haben, mit landespolitischen Programmen tatsächlich zu fördern, die gibt es. Es gibt das Programm Stelle statt Stütze, eine Erfolgsquote von 70%, da sind Leute drauf, die als Langzeitarbeitslose mit Bruttozuschüssen an die Unternehmerinnen und Unternehmer überweisen. Ja, aber es ist erhalten worden, Frau Klotz, trotz Haushaltsnotlage. Es ist erhalten worden und das ist einmalig in der Bundesrepublik. Dann bleiben Sie doch bei der Wahrheit. So, und das Gleiche gilt für das Programm Beratung und Bildung, wo Leuten, die lange nicht mehr im Arbeitsmarkt integriert sind, die Möglichkeit gegeben wird, sich selbst zu qualifizieren. Das sind alles keine Instrumente nach Hartz IV, sondern das sind landespolitische Instrumente, die wir trotz Haushaltsnotlage erhalten haben. Und ich bin ja mal neugierig, ob Sie sie dann auch schaffen zu erhalten. Ja, danke. Ich möchte aber zuerst mal Herrn Thiel zu Wort kommen lassen, der schon darauf wartet, dazu Stellung zu nehmen. Ich möchte noch zu dieser spannenden Hartz-Diskussion zwei Aspekte nachtragen, die nicht erwähnt worden sind, aber die für Liberale wichtig sind zu diskutieren. Das ist einmal die Problematik des Kündigungsschutzes. Wir haben jetzt aktuell wieder eine Untersuchung im europäischen Vergleich, in denen Deutschland weiter abgesackt ist, was die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes angeht, nachdem es im letzten Jahr in diesem Ranking in europäischen Staaten positiv sich dargestellt hat. Wir sind nach wie vor der Ansicht, wir brauchen einen flexibleren Kündigungsschutz, damit Unternehmen, so wie jetzt teilweise das der Fall ist, wenn etwas mehr Arbeit vorhanden ist, nicht Überstunden anordnen oder vereinbaren, sondern Leute einstellen können. Und genauso, wenn es schlechter läuft, auch Leute entlassen können. Mehr Flexibilität, der erste Punkt. Der zweite, ob es uns gefällt oder nicht, wir werden die Diskussion sehr intensiv und sehr streitig führen über die Einführung von Niedriglohnbereichen. Auch das haben wir schon. Es ist doch eine Mehr. Es geht uns doch in Deutschland nicht die Arbeit aus. Der einzige Sektor, der boomt in Deutschland, ist die Schatten- oder Schwarzarbeit. Da haben wir massiv Zuwächse. Und das zeigt doch auch, und jeder, der in irgendeiner Form mal Aufträge zu vergeben hat, sei es, weil er sein Moped, sein Auto oder vielleicht seine Wohnung renovieren lassen will, weiß doch, die erste Frage, die Sie bekommen, mit oder ohne Märchensteuer, oder heute heißt sie Merkelsteuer. Und die zweite Frage ist dann, kann ich es absetzen oder nicht? Was wir also haben faktisch ist, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der mehrfach gespalten ist. Und es kommt darauf an, die Schwarzarbeit überzuführen in normale sozialversicherungspflichtige Aufträge wieder. Und das ist ein großer und schwerer Weg, aber dazu muss insgesamt die Lohnstückkosten sich verringern. Und deswegen werden wir die Diskussion führen, ob uns das gefällt oder nicht. Wir brauchen einen Niedriglohnsektor, sonst werden weitere Arbeitsplätze in Deutschland keine Zukunft mehr haben. Ja, vielen Dank. Jetzt würde noch mal kurz Frau Kabisch fragen. Wollen Sie noch was zu dem Thema sagen? Ansonsten gehen wir dann danach zur Bildung über. Ja, ganz kurz. Ich bin nicht die Arbeits- und Sozialexpertin der CDU. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin fürs Ressort Bildung eingestiegen. Aber lassen Sie mich drei Dinge einfach noch mal auch auf Herrn Lederer beziehungsweise hier im Verbund mit den Kollegen sagen. Der erste Punkt ist der, qualifizieren Sie das nicht immer so ab und sagen Sie, ja, da ist dann noch Bildung und so weiter und das schafft erstmal keine Arbeitsplätze. Das stimmt einfach nicht. Also Sie können in der Art, wie Sie die Stadt attraktiv machen als Standort, und dazu gehört die Infrastruktur, dazu gehört der Bildungsbereich, dazu gehört der Hochschul- und Forschungsbereich, damit bekommen Sie Unternehmen in der Art und Weise, wie seriös darum geworben wird. Ich will Ihnen ganz ehrlich ein Beispiel sagen, das wir neulich beim Rededuell zwischen Pflüger und Wowereit hatten. Da hat sich ein Mitarbeiter des großen Unternehmens Procter & Gamble gemeldet, die eigentlich vorhatten, hier in Berlin eine Dependance mit ungefähr 100 Arbeitsplätzen zu schaffen. Und die ganz deutlich, sowohl was die Schulen anbetraf, sich kritisch geäußert haben, wie unter anderem, ich sage das jetzt auch mal, leider ist ja die SPD nicht da, über diese sehr wenig seriös wirkenden Plakate wie arm, aber sexy und ähnliches mehr. Das heißt, solche Dinge verschrecken seriöse Unternehmen, die auch einen seriösen Standort haben wollen. So, das Zweite. Ich nehme das jetzt aus dem auch, was Frau Klotz gesagt hat. Ich denke, einer der entscheidenden Punkte ist, Sie haben, Frau Klotz, von diesen 27 Maßnahmen gesprochen, die eigentlich möglich wären. Und das ist ein Skandal, wenn davon 26 praktisch nicht in der Weise ausgenutzt werden wie möglich. Und es ist auch ein Skandal, wenn 300 Millionen nicht abgefordert werden in einem Bereich, der notwendig ist. Da könnte man nämlich noch sehr viel mehr Lehrer für einstellen. Das muss man doch aber wissen, das ist eine Bundesagentur. Diese Bundesagentur steht unter Aufsicht des Bundesministeriums. Sie schieben hier Berlin Dinge zu, die auf Hartz beruhen, und dass die 27 Instrumente nicht genutzt werden, stimmt so nicht. Wir versuchen, die maximalen Räume hier auszunutzen, die maximalen Spielräume hier auszunutzen. Aber wir können Hartz IV hier nicht einseitig landespolitisch überwinden. Genau wie Herr Stoiber auch die Homo-Ehe nicht landespolitisch überwinden konnte, was ihm wahrscheinlich leid tat. Also tut uns leid. Bundespolitik und Landespolitik schön trennen, Ursachen und Wirkungen schön trennen. Hartz IV haben wir nicht gemacht, aber wir werden das maximal rausholen, da können Sie sich drauf verlassen. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir gehen auch erstmal jetzt, schließen auch erstmal ab mit dem Thema Arbeit. Ich denke mal, was die Diskussion angeht, kann man bestimmt nachher in der allgemeinen Fragerunde nochmal darauf zurückkommen. Aber weil wir ja jetzt schon über eine halbe Stunde bei dem Thema sind, gehen wir jetzt erstmal zur Bildung über, was ja auch schon ein, zweimal in der Diskussion angesprochen wurde. Und das übernimmt jetzt Franziska. Danke. Das war ja bisher schon sehr interessant, was wir jetzt zu hören bekommen haben. Aber nichtsdestotrotz ist Bildung für uns, glaube ich, ja auch ein sehr wichtiges Thema, gerade weil wir auch im zweiten Bildungsweg sind und für uns sich natürlich die Frage stellt, wie sieht's aus, was haben wir für Möglichkeiten nach der Schule? Machen wir eine neue Ausbildung oder fangen wir an zu studieren? Und das sind zwei sehr große Fragen, die uns hier sehr brennend interessieren. Und da würde ich gerne mit Frau Dr. Kabisch anfangen, weil Sie ja im Kompetenzteam bei Herrn Pflüger für Bildung und Kultur zuständig sind. Bildung und Kultur. Kultur liebe ich, aber bin ich nicht für zuständig. Okay. Frau Dr. Kabisch, was denken Sie denn, mit welchen Maßnahmen man mittelfristig die Chancengleichheit im Berliner Schulsystem herstellen kann? Das ist natürlich wieder mal eine von den ganz großen Fragen und ich danke erstmal für die realistische Einschätzung, dass sowas nicht kurzfristig zu machen ist, sondern dass das wohl eine mittelfristige und auch langfristige Entwicklung ist. Ich gehe jetzt erstmal auf ein paar, auch ganz konkret, ohne die großen Sprüche zu machen, auf ein paar Aspekte, die Chancengleichheit derzeit schwer machen. Ich nenne es jetzt mal so. Sie kennen das Problem des ausfallenden Unterrichts, Sie kennen das Problem der fehlenden Lehrkräfte. Und eine der ersten Maßnahmen, die man machen muss, damit Schüler und Schülerinnen, die in Berlin Unterricht haben, auch davon etwas haben, ist, dass der Unterricht stattfindet und dass wir ausreichend Lehrer haben. Und dazu ganz konkret, Sie müssen erstens sofort die 200 Lehrer einstellen, die derzeit fehlen. Ich bin übrigens, ich sage das hier so offen, nur angetreten, als mich vor 5 Wochen Herr Pflüger gebeten hat, nach 40 Jahren Schul- und Bildungstätigkeit, als mir das zugesagt worden ist, was ich jetzt sage. Der zweite Punkt ist, mittelfristig müssen noch einmal 200 Lehrer eingestellt werden. Wir brauchen derzeit ungefähr 400 alleine, um Löcher zu stopfen und um einige der pädagogischen Verbesserungen, die ja notwendigerweise jetzt auf den Weg gebracht worden sind, auch ordentlich durchzuführen. Das Ganze ist ja an vielen Stellen leider sehr schlecht und hektisch vorbereitet. Ich bedauere nochmal, dass die SPD im Moment nicht da ist. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir keine Senkung der Lehrerstellen bei sinkenden Schülerzahlen vornehmen. Und da muss man verdammt aufpassen. Die Politiker, die schon lange im Geschäft sind, wissen, dass im Haushaltsplan nicht Lehrerstellen ausgewiesen sind, sondern Stellen. Also da muss man nachher sehr genau aufpassen, dass die 1800 Lehrerstellen, die in den nächsten Jahren im Grunde frei werden durch sinkende Schülerzahlen, tatsächlich uns auch weitestgehend erhalten bleiben. Dritter Punkt, Sie wissen vielleicht, dass wir in Berlin ein Problem haben von 900 dauerkranken Kollegen und Kolleginnen. Ich will jetzt überhaupt nicht reingehen in die Gründe dafür. Ich nenne nur einen. Auch der Dialog mit der Senatsschulverwaltung ist völlig abgebrochen in den letzten Jahren, was die Rückkopplung und das Feedback und das Mithineinnehmen der Kollegen anbetrifft. Diese 900 Dauerkranke, die fressen die Reserven der Schulen auf, was die Vertretung anbetrifft. Und dazu muss es eine Lösung geben. Und letzter Punkt, wir brauchen junge Lehrer. Ich weiß nicht, ob Ihnen eigentlich bekannt ist, dass von den Berliner Referendaren, die immerhin hier auf Steuergelder ausgebildet werden, die Hälfte bis zu 2/3 nach ihrem Examen in andere Bundesländer gehen, weil sie dort sofort Vollzeit und nicht 2/3 und ohne Tarif und so weiter eingestellt werden wie in Berlin oder überhaupt keine Antwort. Da kenne ich jetzt schon Fälle, die ich Herrn Böger nennen könnte, auf ihre Bewerbungsschreiben bekommen, die dann in anderen Bundesländern Vollzeit eingestellt werden, verbeamtet werden und Ähnliches. Das ist ein Skandal, denn wir brauchen hier die jungen Lehrer und müssen ihnen auch hier einen Anreiz bilden in dieser Stadt. Das ist ein erster Punkt für Chancengleichheit. Unterricht muss stattfinden und Lehrer müssen da sein. Nächster Punkt, und dann kommen wir wahrscheinlich auch in die Diskussion. Ich bin für ein mehrgliedriges Schulsystem, in dem die Gesamtschulen ihren Platz haben, aber ich bin nicht für die Umstellung unseres Schulsystems auf Gemeinschafts- oder Einheitsschulen. Das kann gut gedacht oder schlecht gemeint sein, je nachdem. Das ist aber in der Tradition unseres Schulsystems, und wenn man die Bedingungen in Finnland sich anguckt, die völlig andere sind, wo sie alle wissen, dass wir 40% Schulen gerade mal mit 50 Schülern haben, das ist eine völlig andere Situation als hier. Auch das gehört zur Attraktivität der Stadt, dass die 90% Schüler und Schülerinnen, die in der Bundesrepublik in ein gegliedertes Schulsystem gehen, auch mit ihren Eltern gegebenenfalls hierher ziehen können und wieder wegziehen können ohne Bruch. Das heißt, wir müssen dieses mehrgliedrige Schulsystem sehr differenziert und durchlässig machen. Ein ganz wichtiger Punkt, der bislang überhaupt nicht in der Diskussion ist und der mich als alte Schulformer bewegt hat. Wie institutionalisieren wir Durchlässigkeit? Es wird nicht immer dadurch besser, dass wir einen Einheitsbrei machen, indem eine riesige Bandbreite von wenigen fachlich dafür nicht qualifizierten Leuten abgedeckt werden soll. Sondern wir müssen es schaffen, von Finnland, jetzt sage ich von Finnland lernen, dieses unglaublich differenzierte Fördersystem, das an den einzelnen Schulen diejenigen auffängt, die die Probleme haben und die sie durchreichen und nicht nur immer nach unten, sondern eben dann auch nach oben. Ein letzter Punkt an dieser Stelle, ich will das jetzt hier nicht überstrapazieren, wir müssen ein System für die Chancengleichheit schaffen, das von null sozusagen, nun nicht aus dem Mutterleib, aber vom Kindergarten wirklich an, bis in Studium, Beruf und Weiterbildung gedacht ist, mit einer durchgängigen, wie ich das immer genannt habe, pädagogischen Leiter, nicht dass immer auf jeder Stufe wieder sozusagen bei Null angefangen wird. Und es muss Modelle geben, die von vornherein die Ausbildungs- und nachher auch die beruflichen Platzmöglichkeiten sichert. Ich habe das mal genannt, es gäbe in Berlin sehr gute Möglichkeiten, Werkstatt und Betrieb, Messe und Markt, Campus und alles, was damit zusammenhängt, als Systeme, als Modelle. Ich habe das auch mal entworfen und das war auch bereits in der Diskussion, um von vornherein junge Leute, die in einer schulischen Bildung stehen, zu binden. Dafür gibt es ja schon die ersten sehr guten Ansätze, aber noch nicht flächendeckend, dass sie sofort in berufliche, betriebliche Möglichkeiten kommen, dass auch von vornherein eine Bindung entsteht an bestimmte Unternehmen. Ähnliches kann man beim Campus, beim Studium mit den Forschungsstationen machen. Also ich denke, da gäbe es eine Menge organisatorischer, inhaltlicher Möglichkeiten, wenn man das bestehende System intelligent weiterdenkt. Aber das Erste ist Lehrer, Lehrer, Lehrer. Danke. Okay. Herr Lederer, in welchen Punkten stimmen Sie denn ein mit Frau Dr. Kabisch und was würden Sie anders machen? Also in einem Punkt muss man, glaube ich, unbedingt mit ihr übereinstimmen, dass wenn man Schulen hat, dass sie vernünftig ausgestattet werden müssen. Da, auch da wird es wahrscheinlich überall Einigkeit geben. Und dass es da Schwierigkeiten gibt, wissen wir im Land Berlin. Und dass die Haushaltsdebatten der letzten Jahre deutlich gemacht haben, wie sehr die unterschiedlichen Bereiche um Geld streiten, wissen wir auch in Berlin. Mit der Einigkeit geht es auch da weiter, dass Leute auf Schule vernünftig vorbereitet werden müssen. Und das beginnt in der Kita. Also ich finde es richtig, den Ansatz zu fahren, zu sagen, Kita sollen kostenfrei sein für alle. Der regierende Bürgermeister hat den Vorschlag vor ein paar Tagen gemacht. Worüber ich ein bisschen überrascht war, ist, dass er uns vor 2 oder 3 Jahren noch eine Kita-Gebührenerhöhung flächendeckend überhelfen wollte, wo wir dann verhindern konnten, dass sie die unteren Einkommensgruppen auch trifft. Aber das muss man dann mal gucken, ob das jetzt ein Wahlversprechen ist oder nicht. Aber in der Sache finde ich es richtig, Bildung sollte kostenlos sein, denn soziale Hürden sind der erste Zugang zu Bildungsangeboten. Zweitens, das geht dann in der Schule weiter. Ich würde sagen, dass ein Schulsystem wie das dreigliedrige Schulsystem als gescheitert betrachtet werden muss. Im internationalen Vergleich ist das deutlich sichtbar, im Vergleich mit skandinavischen Ländern ist das deutlich sichtbar. Und da können wir dann den vergleichsweise kleinen Abstand zwischen Baden-Württemberg und Bayern dann auch vernachlässigen. In Bayern und Baden-Württemberg ist nebenbei bemerkt die soziale Differenzierung noch größer als in Berlin, weil dieses gegliederte Schulsystem noch konsequenter gegliedert durchgehalten wird. Und die Durchlässigkeit ist eben gerade nicht gewährleistet. Was könnte die Alternative dazu sein? Ich bin in der Tat der Ansicht, eine Gemeinschaftsschule ist eine Alternative dazu. Die kann man aber nicht per Dekret anordnen, sondern da muss ausprobiert werden, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, dass Gemeinschaftsschule eben nicht Einheitsbrei heißt, sondern dass Gemeinschaftsschule heißt, dass man die Leute miteinander lernen lässt, auch voneinander lernen lässt. Und zwar nicht nur Fachidiotentum, sondern auch soziale Kompetenzen. Was aber individuelle Förderung nicht ausschließt. Man kann individuell fördern. Und dafür muss eine entsprechende Ausstattung an die Schulen. Und die kann auch gelingen, wenn das Geld, was durch zurückgehende Schülerzahlen in den nächsten Jahren im Schulbereich frei wird, tatsächlich auch für Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern und für die Verbesserung der Situation an den Schulen genutzt wird. Ich denke, was keinen Sinn hat, Berlin hat schon ziemlich hohe Pro-Kopf-Ausgaben pro Schüler. Ich glaube, wir liegen da bundesweit mit an der Spitze. Was keinen Sinn hat, ist mehr Geld in ein überaltertes, aus kaiserlichen Zeiten stammendes Schulsystem zu pumpen. Das ist dann auch verschenktes Geld. Man sollte es gleich intelligent einsetzen. Letzte Bemerkung zur Frage Schulsystem. Ich denke, dass eine Frage der Chancengleichheit ist, und zwar eine Frage der sozialen Chancengleichheit. Und da muss man dann darüber reden, was Chancengleichheit meint. Die Menschen sind unterschiedlich, völlig klar. Wenn einer 1,60 groß ist und einer 1,80 groß ist und die Trauben hängen in 2,10 Meter Höhe, kann man sagen, die haben beide dieselben Chancen, daran zu kommen. Weil beide Menschen prinzipiell nebeneinander in den Wettstreit darum treten, an die Trauben ranzukommen. Man könnte aber auch sagen, Chancengleichheit setzt voraus, dass man den Kleineren eine Fußbank hinstellt, damit sie auf gleiche Höhe kommen. Und der letzte Ansatz von Chancengleichheit ist der, den ich vertrete, und es ist der, für den ich mich und für den meine Partei sich einsetzt. Und das bedeutet eben nicht einfach mehr Geld in einen großen Topf werfen und zu sagen, die Leute werden dann schon irgendwie im Konkurrenzkampf untereinander zeigen, wer der Bessere und wer der Schlechtere ist, sondern weg mit den Hauptschulen, weg mit den sogenannten Restschulen, wie sie jetzt schon genannt werden, wo man in der dritten oder vierten Klasse weiß, dass man den Rest seines Lebens keine Chance mehr hat. Dann fehlt nämlich Motivation, und die ist mindestens genauso wichtig wie genügend und gut qualifizierte, gut gelaunte Lehrer. Dankeschön. Frau Klotz, nun zu Ihnen. Ja. Sind Sie auch der Meinung, Hauptschulen sollen weg? Wie sieht es bei Ihnen mit der Chancengleichheit aus? Man muss ja erstmal sagen, dass das die zentrale Frage eigentlich ist und der größte Skandal, den es überhaupt gibt, dass Deutschland, dieses Land, was mal eine Bildungsoffensive hatte vor vielen Jahrzehnten, dass hier einfach die soziale Herkunft über den Bildungsabschluss, den man irgendwann erreicht, mehr entscheidet als in irgendeinem anderen Land der Welt. Also das ist einfach an sozialer Ungerechtigkeit, finde ich, nicht mehr zu überbieten, und insofern ist der Zugang zu Bildung eben wirklich eine Gerechtigkeitsfrage, also eine ganz zentrale sogar. So, und ich glaube, dass man an drei Punkten ansetzen muss, wenn man das Berliner Bildungssystem sich anguckt. Und ich fange mal mit den Inhalten an und komme dann sofort auch noch zu den Finanzen und zu den Strukturen. Die Grünen glauben, dass dieses Bildungssystem auch inhaltlich sich verändern muss. Und wenn wir hier immer darüber reden, nach skandinavischem Modell Schule zu machen, dann ist das auch eine andere Schule. Es ist eine Schule, wo die Lehrer eine Präsenz in den Schulklassen haben, mit einem eigenen Arbeitsplatz, wo sie ständig da sind, wo sie ansprechbar sind. Es ist eine Schule, die wirklich Individuen fordert und fördert auch, und die nicht eben die Einheitsbetrachtung macht. Es ist eine Schule, wo eben nicht pädagogisches Personal viel stärker Zugang findet in den Unterricht und wo es eben nicht nur um verbeamtete Lehrer geht, sondern wo es um Musikerinnen, um Theaterleute geht und um Leute, die eben auch anderes als ausschließlich Wissen zu vermitteln. Es ist eine Schule, wo eine andere Elternarbeit stattfindet. Es ist eine Schule, wo es wieder Bibliotheken an Schulen gibt. Es ist eine Schule, die nicht mit Frontalunterricht agiert, sondern die kluge pädagogische Formen findet. Und insofern müssen wir in Berlin eine ganze Reihe von inhaltlichen Veränderungen noch vornehmen. Und da hat das Schulgesetz, das neue, ja einige richtige Schritte ist es ja gegangen, aber eben halt so schlecht organisiert, dass fast die gesamte Lehrerschaft, Elternschaft und Schülerschaft in Berlin irgendwie im letzten Jahr mit Demos auf der Straße war. So, und das ist doch der Punkt, der komplett schiefgelaufen ist. Und ich sag mal, im Schulgesetz steht zum Beispiel drin, mehr Autonomie für die Schulen. Finde ich einen wichtigen Punkt. Warum soll man den Schulen vorschreiben, wie sie mit den empfangenen Geldern, also mit dem, was sie bekommen an Personalmitteln, wie sie damit umzugehen haben? Ich finde, das sollen Schulen entscheiden, und da muss an der Stelle auch noch was passieren. Also es muss sich inhaltlich was ändern. Schule muss sich sich verändern, es muss da auch einen Mentalitätswechsel geben. So, und der zweite Punkt, und der unterscheidet mich jetzt aber auch wirklich auch von allen anderen hier am Tisch und von den von nicht vorhandenen auch und auch von Ihnen, Herr Lederer. Ich glaube, und da geht es nicht darum, Geld in einen großen Topf zu schmeißen und den auch noch jetzt für Unsinn auszugeben. Also wer will denn das? Ja, das ist doch nicht der Punkt. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, auch mehr Investitionen in die Bildung zu stecken. So, und da sage ich mal, bei allen guten Ansätzen, was ist denn passiert auch an vielen Stellen in Berlin in den letzten Jahren? Es wurde die Lehr- und Lernmittelfreiheit abgeschafft. Es wurden die Kita-Kosten erhöht. Es wurde die Vertretungsreserve für kranke Lehrerinnen und Lehrer, darüber haben wir gesprochen, abgeschafft. Ich unterhalte mich ständig mit Herrn Böger über die berühmten 105%, wo angeblich, also ne, wir haben ja 105% Lehrerausstattung an den Berliner Schulen, ist ja immer die Zahl, und real findet aber 11% Unterrichtsausfall statt. Die Vertretungsreserve wurde abgeschafft. Ich meine, das ist doch absurd. Also wir müssen doch auch, wenn wir Schule qualitativ verbessern wollen, dann müssen wir doch auch den Mut haben, zu sagen, dass da auch mehr Geld reingehört. Nicht für Unsinn, ist nicht der Punkt. Aber da, wo es notwendig ist. Und ich will mal zwei Punkte nennen. Die Ausstattung mit Lehrmitteln an den Berliner Schulen ist katastrophal. Sie finden kaum noch ein vernünftiges Buch an irgendeiner Schule. Das Schul- und Sportstätten-Sanierungsprogramm wurde runtergefahren. Ich war gerade an einer Schule, da lernen die seit 10 Jahren in Containern. Ich kenne Schulen, da sind die Dächer nach wie vor also irgendwie nicht dicht. Ja? Das kann doch nicht wahr sein, dass man an so einer Stelle sagt, da ist nicht mehr Geld nötig. Und ich sage Ihnen, es muss gespart werden. Vielleicht reden wir darüber auch noch, an welchen Stellen. Aber sparen nicht à la Sarrazin auf dem Niveau von 1947 und nicht à la Wovareit, bis es quietscht, sondern intelligent sparen und nicht an den Zukunftschancen sparen. Und deswegen sagen wir, müssen 20% der erwarteten Mehreinnahmen aus der Mehrwertsteuer in die Bildung ganz gezielt reingehen. Das ist eine Bedingung und ich finde die auch richtig. So. Und der letzte Punkt ist, es muss sich auch organisatorisch etwas ändern. So. Und wir haben ja hier jemanden eigentlich zu sitzen, der die Berliner Schulbürokratie kennt. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe bis heute nicht verstanden, wieso es eigentlich in Berlin nicht machbar ist, dass die Schulen irgendwie 2 Monate bevor der Unterricht losgeht, dass die irgendwie, also nicht einen Monat vorher wissen, welche Lehrer kommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum es nicht organisiert werden kann, dass Lehrerinnen, Sie haben es ja richtig beschrieben, also Absolventinnen, die gerne in Berlin irgendwie arbeiten würden und die es im Übrigen auch im Kauf nehmen, nicht zu verbeamtet werden, weil sie in Berlin sehr viel geiler als Wolfsburg finden, ja, und also deswegen lieber hier arbeiten wollen. Also das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber wieso werden die eigentlich eine Woche bevor das Schuljahr anfängt angerufen und es wird gefragt, irgendwie könnten Sie sich vorstellen, also in Berlin Lehrerin zu werden? Wer fit war, hat sich längst nach anderen Orten umgeguckt und sagt, nee, kann ich mir nicht mehr, weil ich habe mich jetzt schon woanders beworben. So, ich glaube, dass in dieser Schulbürokratie und dieser Struktur und dieser Form, wie das organisiert wird, dass wir da einen fetten Systemfehler haben und da muss sich auch was ändern. So, letzter Punkt. Letzter Punkt, bitte, Frau Klotz. Ich bin wirklich für dieses gemeinsame Lernen, weil ich auch glaube, dass dieses Aussortieren bei Zeiten, dass das eben nichts bringt und man sieht es an den Hauptschulen und ich glaube, ich muss es hier gar nicht weiter untersetzen, warum es schlecht ist, Kindern schon mit 10 Jahren, mit 11 Jahren, mit 12 Jahren zu vermitteln, du hast hier sowieso keine Chance in dieser Gesellschaft. Aber, und das finde ich eben auch wichtig, da wo dieses Modell gemeinsam lernen besser funktioniert, nämlich in Skandinavien, da sind die Rahmenbedingungen andere als in Berlin. Deswegen warne ich davor, Haupt- und Realschulen, so wie sie jetzt sind, zusammenzuwerfen. Und ich warne davor, Schulen, so wie sie jetzt sind, von heute auf morgen zusammenzustecken und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier gemeinsame Schule bis zum 10. Schuljahr. Ich glaube, dass wir diesen Punkt Schritt für Schritt erreichen müssen, dass das kein Projekt für 2011 ist, sondern dass das ein Prozess ist, der länger dauert und dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass wir in den Kitas beginnend nicht so viele Kinder in Anführungsstrichen produzieren werden, die dann an Hauptschulen landen. Wir müssen da unten anfangen, um sozusagen die Voraussetzungen für alle besser zu machen und das muss der Weg sein und nicht per Ordre de Mufti von oben zu sagen und ab heute gibt es eine gemeinsame oder Einheitsschule, wie auch immer. Das finde ich nicht gesagt. Richtig. Habe ich aber auch gesagt. Danke, Frau Klotz. So, die Frau Dr. Kabisch möchte noch ganz kurz, ganz schnell noch etwas dazu sagen. Also mich eint mit Frau Klotz mit Sicherheit, dass ich bis heute... heute nicht verstehe, warum das nicht möglich sein soll, dass rechtzeitig Zahlen da sind und rechtzeitig an die Lehrer herangegangen wurde. Das ist übrigens eine alte Schlacht mit der Statistik im Hause, um es sehr deutlich zu sagen. Die Statistik sagt, sie kriegt keine Zahlen von den Schulen wegen der richtigen Schülerzahlen und kann deshalb die Lehrer nicht berechnen. Der Wurm liegt aber an einer ganz anderen Stelle. Der Wurm liegt daran, und das wurmt mich auch, und das ist einer der Punkte, warum ich angetreten bin. Wir haben schon 97, 98, als ich noch Abteilungsleiterin Oberste Schulaufsicht, nicht zuständig für Statistik, aber die Grundsatzangelegenheiten war, gefordert, dass es eine vernünftige, langfristige Personalentwicklungsplanung in dieser Senatsverwaltung gibt, in Zusammenarbeit mit den Universitäten und den Seminaren, damit man ungefähr vorher weiß, wie viele Leute Mathematik, Physik, wie viele Leute beim Durchschnittsalter Latein mit 59 kann ich denn in den nächsten Jahren brauchen. Das ist nicht so schwierig, dass man da Pauschbeträge bekommen könnte, um in entsprechender Weise zu werben. Nein, es ist tatsächlich so, dass hier eine ganz merkwürdige Tendenz von der Hand in den Mund ist, die damit zusammenhängt, dass unter dem Spardruck der letzten Jahre, anders kann ich mir das auch nicht erklären, man immer an der unteren Kante aller möglichen Schülerzahlen lang gearbeitet hat. Und diese notwendige Reserve, wenn Sie sich mal die Texte angucken, es ist entlarvend mit den Haushaltsvorlagen und der Lehrerberechnung für jedes Jahr, wo in jedem dritten Absatz steht, aber es sind noch viele Unsicherheiten in dieser Rechnung drin. Das ist eben genau der Punkt. Wenn man ein so lebendiges Biotop, einen lebendigen Biotop hat, wie das Schule ist, wo man nicht, das habe ich mal Frugmann-Hesing gesagt, die uns immer einreden wollte, Schuljahr und Haushaltsjahr müssten doch mal deckungsgleich zu bringen sein. Das geht nicht. Das eine fängt im 1. August an und das andere im 1. Januar. Ja. Und da weiß man noch nicht, wie viele krank werden im Oktober, sei denn man ist Hellseher. Dass man tatsächlich einfach ein größeres Polster einkalkulieren muss und es nicht immer auf der untersten Kante fahren. Das ist übrigens ein Punkt, warum ich fordere, und da habe ich auch die Rückendeckung, wir brauchen so einen Masterplan Schule Bildung über mehrere Legislaturperioden. Schule kann nicht auch aus der, ich sage das jetzt mal ganz ohne Wahlkampf, aus der ideologischen oder in welcher Form auch immer besonderen Sicht pausenloser Wahlkämpfe gesehen werden. Schule braucht einen langen Atem. Und deshalb wäre ganz wichtig, dass wir so einen Masterplan über mehrere Legislaturperioden haben, wo dann alle Ressorts von Anfang an mit im Boot sind und wo es sichere Rahmenbedingungen gibt. Dann können wir auch, müssen wir unser System auch nicht von weder von heute auf morgen noch nun ständig umstellen. Denn wir können mit dem System, das wir haben, mit Sicherheit auch sehr viel Vernünftiges anfangen, wenn, und das ist der nächste Punkt, Frau Klotz, wo ich Ihnen ausdrücklich recht gebe, wenn wir die inhaltlichen Dinge angehen. Schule braucht Inhalte, und das ist genau der Punkt und nicht nur technokratische Verfahren. Ich danke Ihnen vielmals. Ich möchte noch ganz, ganz kurz noch einmal Herrn Lederer das Wort geben, weil er heute eigentlich für Rot-Rot zusammenkämpfen muss, sage ich mal. Und deswegen noch mal ganz, ganz kurz das Wort an Herrn Lederer und danach sofort Herr Thiel. Also ich kämpfe eigentlich lieber für mich alleine, aber in der Tat, ich muss das jetzt für die anderen hier mitmachen, das habe ich noch mal drum gebeten. Also ich will nur eins vorher sagen und das jetzt auch an Frau Klotz. Das, was mich ein bisschen stört, ist, dass Sie die Gemeinsamkeiten so beiseite schieben, die es da gibt, bildungspolitisch, aber auch arbeitsmarktpolitisch, und die Unterschiede in den Mittelpunkt rücken und dann sozusagen um die entscheidenden Fragen sich so rumdrücken mit, dann muss man eben Intelligenz sparen, oder es ist eben eine Frage, nicht so wie Herr Sarrazin, nicht 47, obwohl natürlich völlig klar ist, dass Herrn Sarrazins Position da weder von mir geteilt wird, noch von vielen anderen, die in diesem Parlament sitzen. Und wir hatten vor 5 Jahren ohne Zinslasten Ausgaben Differenzen im Berliner Haushalt von 3,1 Milliarden Euro. Jetzt sind wir bei null. Die Schulden, die Zinslasten haben wir weiter zu zahlen. Und wir sind hart dafür kritisiert worden, dass wir 5 Jahre immer über Sparen geredet haben. Aber jeder weiß, wenn man erstmal einen Schuldenberg aufgehäuft hat, dann wird er von selbst immer größer. Wenn man nicht irgendwas tut, der wird von selbst immer größer. Zinsen laufen an, Zinslasten laufen an. Und das wird die Politik in dieser Stadt in den nächsten Jahren weiter bestimmen. Da kann man hier erzählen, was man will. Und da hilft intelligent sparen als Redewort erstmal überhaupt nicht. Ein Euro, den man irgendwo wegstreicht, ist ein Euro, den man erstmal irgendwo wegstreicht. Und das wird man spüren. Und da will ich jetzt einfach mal auf eins hinweisen, als ich letztens im OSZ Wrangelstraße war, da hat Ihre Kollegin Frau Paus gesagt, Rot-Rot hat eigentlich einen guten Job gemacht. Aber jetzt ist die Stadt irgendwie über Rot-Rot hinweg und jetzt müssen hier mal die richtig Jungen, die Grünen, die Kreativen ran. Ich fand zumindest die erste Hälfte richtig, dass ich zur zweiten Hälfte eine andere Position habe, wundert Sie jetzt sicherlich nicht. Kann man ja sofort einen Wahlspot zusammenschneiden. So. Nein, ich sage lediglich, Frau Paus hat es gesagt, Frau Paus hat es anerkannt, nachdem sie aber erstmal anderthalb Stunden genau so alles, was wir gemacht haben, in Bausch und Bogen verdammt hat, wie sie es jetzt auch getan haben. Und dann will ich an der Stelle nur gerade rücken. Ich habe nicht gesagt, man muss nicht mehr Geld reinstecken. Ich habe aber im Unterschied zu Ihnen noch nicht das Geld aus einer politisch unsinnigen Mehrwertsteuererhöhung ausgegeben, sondern ich habe erstmal gesagt, wir müssen das Geld, was durch zurückgehende Schülerzahlen frei wird, in den Schulbereich stecken. Und dann habe ich zweitens gesagt, aber Geld allein in den Schulbereich zu stecken, hilft nicht, sondern man muss das System ändern und dann hatte ich vorher und die, die genau hingehört haben, haben das auch gehört, trotz all ihrer Betonung der Differenz genau dasselbe gesagt wie Sie und dazu stehe ich auch und trotzdem es jetzt hier immer mal so ein bisschen schwammbelt. Also ich glaube, bildungspolitisch sind wir da nicht allzu weit auseinander und ich hoffe, ob auch immer Sie dann da auf den Senatsbänken sitzen, wo Sie ja ganz dringend hinwollen oder ob wir da sitzen. Ja, wir werden hoffentlich in dem bildungspolitischen Sektor zusammenarbeiten und das wird dem Schulsystem in Berlin nützen. Und da sollten Sie jetzt einfach auch mal ganz deutlich sagen, da gibt es eine knallharte Differenz zu der anderen Seite da drüben. Und diese knallharte Differenz... Auch nicht dafür, wenn Sie immer sagt, Frau Klotz hat recht. Also ich habe die Position, ich habe die Position dargestellt, die Grüne ist und mir wird hier wechselseitig aber Sie haben an verschiedenen gesagt, Stellen ich zitiere zugestimmt. Noch mal, aber Sie haben gesagt, Sie sich eigentlich immer an mir hier ich arbeite mich deshalb an Ihnen ab, weil Sie gesagt haben... Und das will ich jetzt einfach mal zitieren. Und das ist nun absolut das Alleinstellungsmerkmal und dafür stehen nun ganz allein die Grünen. Und da sage ich, es stimmt eben nicht so, dass für alles Gute und Richtige immer die Grünen verantwortlich sind und für alles andere die anderen. Sondern manchmal gibt es tatsächlich auch Gemeinsamkeiten zwischen Parteien, ja, über die man einfach mal reden kann. Das stimmt. Das ist okay. Aber ich finde, man geht auf Wahlveranstaltungen, um auch genau rauszustreichen, was die Unterschiede ist. Und aber es legitim. Gibt einen Unterschied. Sie sagen, die Gelder, die frei werden durch den Rückgang der Schülerinnen und Schüler. Und Sie haben es ja nochmal beziffert, das sind 1800. Die wollen Sie halten, das heißt, Sie wollen den Status quo halten. Ne? Das haben Sie gesagt. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass man von einer Mehrwertsteuererhöhung, die ich nicht mag, ist überhaupt nicht der Punkt, aber weil der wunderbare Kompromiss zwischen CDU und SPD, ne, zwischen 0% Mehrwertsteuer und 2% Mehrwertsteuer ja nun erbringt, dass wir eine 3% Mehrwertsteuererhöhung kriegen, das bedeutet, dass Berlin mehr Einnahmen reinbekommt. Und mein Plädoyer ist, und das steht bei uns im Wahlprogramm, und das muss ich doch sagen dürfen, also dass ein Fünftel dessen, 20%, unserer Ansicht nach, in eine Verbesserung von Schule zusätzlich investiert werden. So. Und ich war jetzt auf vielen Wahlveranstaltungen, das ist einfach ein Unterschied und ich finde das aber auch eine legitim, haushaltspolitische und keine das bildungspolitische finde ich legitim, Differenz. Das hier auch vorzutragen. Ja? Also, aber es ist eine haushaltspolitische und keine bildungspolitische Differenz. Darauf bestehe ich und da wir ja über Bildungspolitik reden, sage ich dann mal, da haben wir keine. Und Herr Lederer, wenn ich an einer Stelle, wo ich deutlich den Unterschied Richtung Einheitsschule und gegliedertes Schulsystem gemacht habe, sage, dass Frau Klotz recht hat, wenn es um Inhalte geht bei Schule, dann wird man das doch wohl sagen dürfen, ja, oder? Ja, sicher. Oder sind Sie da anderer Meinung? Schule danke, braucht keine Inhalte. Danke. Habe ich Sie richtig verstanden? Da habe ich, kein Problem mit. Danke, ich danke Ihnen vielmals. Aber wir haben heute noch ein zweites Thema und das sind die Hochschulen. Und da hat sich der Herr Thiel zu entschieden. Herr Thiel, was sagen Sie denn dazu? Mit welchen Maßnahmen soll denn die Qualität und die personelle und die sächliche Ausstattung gewährleistet werden an Berliner Hochschulen? Wie sieht's denn zum Beispiel, was für uns auch ist, wichtig zu wissen, weil die CDU und FDP ja mal erwähnt hatte, die Studiengebühren, wie sieht's denn aus? Was haben wir für eine Chance jetzt wirklich danach zu machen und die Finanzierbarkeit vor allen Dingen, ja. Sag ich ganz dezidiert etwas dazu, möchte aber zwei Anmerkungen vorausschicken. Wir haben es in der jetzigen Legislatur nicht geschafft, das Hochschulgesetz zu novellieren. Ich halte das für zwingend notwendig und auch gleichzeitig wieder Hochschulverträge abzuschließen, die eine Planungssicherheit für die Hochschulen darstellen. In einem novellierten Hochschulrahmengesetz sollten durchaus solche Punkte eine Rolle spielen, wie auch mehr Autonomie für die Hochschulen, das heißt mehr Eigenverantwortung. Wir sind der Ansicht, es muss nicht verbeamtete Hochschullehrerinnen und Lehrer geben, sondern sie können genauso auf Zeit angestellt werden und in Wettbewerb zueinander stehen. Andere Länder machen uns das vor. Und das kann man schwer in ein Gesetz fassen, aber es ist mir ein Wunsch. Die Politik sollte sich nach Verabschiedung von solchen Gesetzen aus dem Alltag der Hochschulen weitestgehend raushalten. Das sind zwei getrennte Sachen. Und ich sage immer so zynisch, wenn ich mir meine Kolleginnen und Kollegen im Abgeordnetenhaus angucke, dann weiß ich, dass einige Hochschulen bestenfalls von draußen gesehen haben, aber sich anmaßen, darüber zu entscheiden, wie beispielsweise Pläne auszusehen haben. Das halte ich für nicht vernünftig. Also viel mehr autonome Entscheidungen und Planungssicherheit. Und in dem Zusammenhang, klare FDP-Position, die ich auch vertrete, die Hochschulen brauchen alle eine Grundfinanzierung, die über längerfristige Verträge abgesichert sein muss. Das gehört zur Planungssicherheit. Der zweite Punkt ist, sie werden aufgefordert und darin bestärkt, das, was sie über Drittmittelanwerbungen gemacht haben, weiterhin zu betreiben, also selber sich Geld zu besorgen und auch zu überlegen, können sie es schaffen, Forschungsergebnisse aus den Hochschulen heraus auch in die Wirtschaft hineinzubringen, um auch darüber Gelder zu bekommen, Auftragsforschungen oder neue Produkte, was immer sie dort erforscht haben. Und das Dritte, und das war Ihr Eingangsstatement, wir sind für die Einführung von Studiengebühren. Und zwar von Studiengebühren, die die Hochschulen selber festlegen dürfen, gedeckelt auf maximal 600 Euro pro Semester, rückzahlbar nach dem Studium, 2 Jahre nach Studienende. Ich verstehe, dass das Ich will ihn mal, ist ja antiquiert, aber ich verstehe teilweise die sehr emotionalisierte Diskussion darüber nicht nach. Ich kann sie nicht nachvollziehen. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich gehöre zu den Leuten, die das große Glück hatten, damals im Studium BAföG zu bekommen. Darüber habe ich mich gefreut und damit habe ich mein Studium plus Jobberei finanziert. 2 Jahre nach Ende meiner Immatrikulation kriegte ich vom BAföG-Amt die Aufforderung, einen Teil dieses Geldes zurückzuzahlen. Und ich habe dann 3 Jahre lang diesen Teil, der verpflichtet war, der zurückgezahlt werden musste, zurückgezahlt und habe mich dabei recht wohl gefühlt. Ich habe Geld verdient und ich wollte dieses Geld zurückzahlen in der Hoffnung, dass andere auch Geld bekommen. Und mittlerweile wissen wir, dass für einen Studienplatz etwa 6 steuerzahlende Menschen aufkommen. Und ich halte es für durchaus gerechtfertigt, dass jemand, der die Chance hat zu studieren, auch anteilig nachher sein Geld wieder zurückzahlt, damit andere auch studieren können. Und deswegen sind wir der Ansicht, das sollte so geregelt werden. Darf niemand Probleme bekommen zu studieren, weil er das Geld nicht hat. Es gibt Modelle in Bundesländern schon, die das machen, dass sie sagen, wir geben dieses Geld als einen Kredit, wir verzinsen ihn sehr gering oder gar nicht und anschließend nach Ende des Studiums, vorausgesetzt man hat einen Job, wird das zurückgezahlt. Und diese Politik verfolgen wir und das wollen wir auch. Was? Ja, vielen Dank, Herr Thiel. So, jetzt wollen wir die Runde öffnen, die Ihnen, liebe Kollegatinnen und Kollegen und liebe Kollegen und Kolleginnen, die Möglichkeit eröffnet, den Kandidaten hier Fragen zu stellen. Zu diesem Zwecke gehen Sie bitte nach vorne ans Mikrofon und ich denke, wir organisieren das so, dass wir 3 Fragen uns erst einmal anhören und Sie sollten vielleicht auch dazu sagen, wer diese Frage jeweils beantworten soll und danach dann weitere Fragen. Bitte schön. Ist das ein? Ja. Ich habe eine Frage im Stile der Großen. Um das zu beschränken, ich würde mich freuen, wenn Herr Thiel darauf eingehen würde, da ich denke, die FDP im Wirtschaftsbereich doch eine sehr, sehr feste Meinung hat. Ich würde mich freuen, wenn von allen Ihnen was kommen würde, aber ich glaube, die Zeit haben wir dann doch nicht. Ich habe den Anschein, dass Politiker angestrengt bemüht sind, Wirtschaftspolitik zu machen, im Sinne des Wachstums. Wir sehen weltweit globale Entwicklungen, überall schießen die Gewinne in die Höhe, die Banken machen Gewinne, die Großkonzerne machen Gewinne und bei der Bildung müssen wir uns bemühen, wo das Geld herkommt. Meine Meinung ist, dass Wirtschaft die Spielwiese der Unternehmer ist. Also wo Gewinne erzielt werden können, nicht unbedingt, beziehungsweise wo auch Arbeitsplätze geschaffen werden können, nicht unbedingt das Feld der Politiker ist. Und deshalb möchte ich Sie fragen, ob Sie mit mir übereinstimmen, dass Wirtschaftspolitik in erster Linie zur Lenkung der uns gegebenen Marktwirtschaft eingesetzt werden müsste, also als Gegenpol zur Marktwirtschaft, statt ja, den großen Kessel immer wieder umzurühren und zu vermischen und dabei Vertrauen zu verlieren. Die konkrete Frage wäre jetzt, denn wir sind hier in Berlin, was denken Sie, ist nötig in Berlin, auch mit Blick auf die Verwaltung, diesbezüglich Vertrauen bei den Bürgern zu gewinnen? Vielen Dank. Wir sammeln erst oder soll ich gleich? Ach so. Gut. Also jetzt richten Sie sich mal freundlicherweise auf 2 Stunden ein, dann habe ich die Antwort. Nein, ich werde es sehr kurz machen. Für mich als Liberaler ist Wirtschaftspolitik Rahmensetzung, Ordnungspolitik. Das heißt, die wirtschaftspolitischen Verantwortlichen sollen, wie bei einer Autobahn, sagen, in welche Richtung gefahren werden soll. Und links und rechts gibt es Leitplanken und die haben wir politisch einzuziehen. Was dazwischen geschieht, wie schnell sie fahren und ob sie überholen wollen oder sich überholen lassen wollen, das überlassen wir denen, die Akteure sind. Also ganz klare Rahmen, Gesetzgebung, ordnungspolitische Grundsätze. Eine Sache dürfen wir nicht verkennen und da müssen wir uns dann differenzieren. Wenn wir über Berliner Wirtschaft sprechen, sprechen wir zu 70-80% über Klein- und Kleinstunternehmerinnen und Unternehmer. Und nur der Rest sind die Großen. Und die würde ich sehr gerne trennen wollen, weil je nachdem, über welchen Bereich ich rede, also über die klassischen Mittelständler, Selbstständige, Freiberufler, die haben andere Belastungen, zum Beispiel Stichwort Bürokratiebelastungen, über denen sie natürlich nicht froh sind, wenn sie am Wochenende noch da ihre Statistiken machen sollen oder abends noch irgendwas ausfüllen müssen oder irgend so ein Zeug. Da kann man sehr viel, meine ich, auch auf Landesebene sofort regulieren. Über Großunternehmen, über Großkonzerne, die wir ja gar nicht so viel, erstens nicht in Berlin und zweitens auch gar nicht in Deutschland haben, würde ich getrennt sprechen wollen. Weil hier haben Sie recht, hier greifen internationale, globale Bedingungen und wir erleben es, wir können als, selbst als Landespolitiker, wenn ich es wäre, können wir nur bedingt es erreichen, dass Großunternehmen, internationale Konzerne in Deutschland bleiben. Wir haben nicht die Macht. Wir können nicht die Schotten hochziehen und sagen, das machen wir, sondern im Gegenteil, die sagen zu Recht oder nicht zu Recht, wir sind Global Player und wenn wir in deinem Land nicht entsprechend Bedingungen vorfinden, dann gehen wir in ein anderes Land. Und das wird so weitergehen. Also das ist keine umfassende Antwort, aber ich habe nachher noch gerne Zeit. Vielleicht kann ich das ein bisschen besser und genauer noch erklären. Ach, hallo. Herr Lederer hat sich gemeldet, wollte darauf antworten, auch Frau Kabisch. Und haben Sie gleich eine Frage? Ja, okay, dann nach den beiden Beiträgen bitte, ja? Okay, bitteschön. Also die globale Ökonomie ist eine Wachstumsökonomie, und da gibt es Lohn- und Erwerbsarbeit. Und wenn man diese globale Ökonomie tatsächlich irgendwie global steuert, dann wird es immer weniger Erwerbs- und Lohnarbeit geben. Und das ist ja der Punkt, vorhin ich habe gesagt, dass die Vollbeschäftigung in der Gesellschaft heute eine Lebenslüge der etablierten Politik ist und dass man versuchen muss, andere ökonomische Ansätze zu finden. Nicht so sehr wachstumsorientierte, gemeinwohlorientierte und dann auch in Bereichen, die in letzter Zeit überhaupt erst dazugekommen sind, ob das Umwelt- und Kreativ- und Sozialökonomie sind, da muss man einfach völlig neue Wege gehen. Aber das kann sich nur in der Gesellschaft entwickeln. Das kann, glaube ich, von Politik nicht angeordnet werden. Was wir können, ist den Versuch zu unternehmen, es zu fördern. Ansonsten stimmt es, wir haben hier nur die Rahmenbedingungen nur zum Teil im Griff. Das bezieht sich dann auf alle Bereiche, ob Bildung, ob Ausbildung. Aber wir können andere Dinge tun. Wir können versuchen, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel im kleinen und mittelständischen Milieu erfolgte Erfindungen möglichst schnell serienreif werden. Wir können versuchen, Netzwerke zu fördern. Wir können kleine und mittelständische Unternehmen versuchen, Mikrokredite zu beschaffen, Beratung und Unterstützung zu verschaffen. Wir haben hier eine gemeinsame Anlaufstelle für die Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin geschaffen. Und auf Bezirksebene läuft das auch schon. Können Sie sich mal angucken, zum Beispiel das Wirtschaftsportal von Pankow. Das ist eine ziemlich spannende Angelegenheit. Die Hilfe bei Kreditbeschaffung zu günstigen Konditionen, die bisherige IBB, mit der irgendwelche Großmachtsträume in Berlin finanziell gefördert wurden, ist jetzt eine reale Wirtschaftsförderbank. Mit dieser Wirtschaftsförderbank werden Darlehen im Kleinstbereich ausgereicht, aber auch im mittelständischen Bereich ausgereicht. Also ich glaube, wir können versuchen, hier vor Ort so ein paar Bedingungen tatsächlich auch, um Existenzgründung zu fördern und um kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, machen. Und die mittelfristige Perspektive ist, sich mal zu überlegen, und auch da haben wir angefangen, wie kann die Kooperation in der Oder-Region aussehen und wie verhindern wir, dass wenn Polen im Jahr 2009, 2011 schrittweise zum gemeinsamen Arbeitsmarkt mit uns wird, dass dann dadurch Sozialdumping sich flächendeckend in diesem ganzen Gebiet der Oder-Region durchsetzt. Und da muss man jetzt eine Diskussion über gemeinsame Sozialstandards führen. Und deswegen setzen wir uns derzeit erheblich für einen gesetzlichen Mindestlohn in allen denkbaren Bereichen ein. Weil sonst kommen wir zu folgender Situation. Ein polnischer Mensch, der hier in Berlin lebt, kann hier in Berlin von seinem Gehalt nicht arbeiten. Ein polnischer Mensch, der aus Bosnien kommt, hier in Berlin arbeitet und dort seine Familie hat, kann davon dort durchaus leben. Deshalb wird es einen Verdrängungswettbewerb auf den hiesigen Arbeitsmarkt geben, der nicht nur Deutsche, der auch Migrantinnen und Migranten, der alle betrifft. Und deswegen gemeinsame Mindeststandards, damit diese Form von Migrationsdumping nicht passiert. Bevor Sie loslegen, darf ich, glaube ich, noch... Es war ein wichtiges Stichwort gefallen und eben, Herr Lederer, haben Sie mir das nächste geliefert. Ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, es muss eine offensive Förderung, Sie haben ein paar Beispiele genannt, des Mittelstandes in Berlin geben. Der Mittelstand ist nämlich auch derjenige, das wissen Sie ja wahrscheinlich, der im Hinblick auf die Schaffung von Ausbildungsplätzen derjenige Bereich ist, der die meisten Ausbildungsplätze zur Verfügung steht. Das sind ja nicht die Großen, die International und Global Player, sondern es ist der Mittelstand. Das sind tatsächlich die Kfz-Werkstatt um die Ecke und der entsprechende Elektrobetrieb. Also hier eine eindeutige, das ist auch die Haltung der CDU, eindeutig offensive Förderung des Mittelstandes, zudem übrigens in Berlin, ich darf es einfach nur so sagen, inzwischen auch ein erfolgreicher türkischer Mittelstand gehört, der seinerseits zur Integration eine Menge beiträgt. Es gab eben ein unverhofftes Stichwort, nämlich Polen. Da ich sehr lange mittelosteuropäische Erfahrung habe und auch dort bildungsmäßig einiges zu tun habe, hier eine ganz deutliche Kritik zu dem Komplex, den Sie eben angesprochen haben, an der gegenwärtigen Regierung. Dass es hier 80 Kilometer weiter Polen gibt und einen Markt und einen Bereich, der ganz stark mit uns vernetzt werden muss, damit genau das nicht passiert, was sie eben gesagt hat. Das hat der Senat in Berlin sehr viel später entdeckt als andere Bundesländer, mit allem, was dazugehört. Und ich kann nur sagen, das wäre ein entscheidender Punkt, gerade im Hinblick auf Arbeitsplätze, auf Austausch und auch übrigens auf Bildung, dass dieser Bereich Mittelosteuropa, übrigens auch bis hin zu Budapest, wir haben eine ganze Reihe von Bundesländern, die viel mehr Kontakte, auch Wirtschaftskontakte nach Budapest haben als Berlin. Und Berlin ist von Budapest aus gesehen, ich weiß das, weil ich nun sehr oft dort bin, immer noch das Tor nach Europa. Diese Bezüge muss man nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen und darf sich nicht ignorant verhalten. Hallo, tja, ich bin Wähler in Berlin und ich bin Wasserverbraucher. Tja, und Stromverbraucher, ja. Also folgendes. Also, hier geht es um fehlendes Geld für die Bildung. Und ich wüsste da, glaube ich, eine Idee, die ich im Tagesspiegel gelesen habe, woher dieses Geld kommen könnte. Tja, mir ist zu Ohren gekommen, dass die Konzerne RWE und Veolia geheime Verträge mit dem Berliner Senat seit 1999 haben, die den Wasserkonzernen hundertprozentig Bestimmungsrecht und garantierten Gewinn zu sichern. Der garantierte Gewinn beträgt 8%. Die erste Frage lautet, warum wird dieser Vertrag geheim gehalten? Ich würde keine Partei wählen, die vor mir derart wichtige Zusammenhänge verschweigt. Die zweite Sache ist, aus dem Tagesspiegel weiß ich, dass der Rückkauf der Berliner Wasserwerke durch die öffentliche Hand weit billiger wäre, als die geheimen Verträge für noch über 20 Jahre zu erfüllen. Die zweite Frage lautet, sind die anwesenden Parteien und die SPD an dieser Spardiskussion beteiligt. Ist übrigens damals die Wasserbetriebe teilzuprivatisieren, zusammen mit der CDU, das muss man mal sagen. Warten Sie einen Moment. Ja. An dieser Spardiskussion beteiligt. Und was haben Sie diesbezüglich vor? Es geht ja auch um unsere Schulbücher und es handelt sich, sofern ich mich erinnere, um 22 Millionen Euro. Sind Sie nicht auch der Ansicht, dass auf diese Weise viel Geld gespart werden könnte? Okay. Zunächst Herr Lederer zur Wasserproblematik. Ja, die Berliner Wasserbetriebe sind 1999 teilprivatisiert worden zu 49,9% an dieses benannte Konsortium. Damals hieß es noch Vivendi, Allianz und RWE. Und wir haben damals gemeinsam mit den Grünen sehr, sehr energisch im Abgeordnetenhaus gegen diese Teilprivatisierung gekämpft. Und wir konnten damals gemeinsam mit den Grünen auch durchsetzen, dass wenigstens die Abgeordneten die Verträge lesen durften. Und nicht nur die Abgeordneten, die es damals waren, sondern auch die Abgeordneten, die wie ich viel später in dieses Parlament gekommen sind. Also ich kann den Vertrag lesen, ich habe ihn in meinem Büro stehen, da ist irgendwie ein Ordner dick. Und das Perverse an diesem Vertrag ist, dass absolut richtig ist, man hat 3,1 Milliarden D-Mark in die Landeskasse gespült, um ein Haushaltsloch zu stopfen. Und man hat im Gegenzug dazu de facto eine Renditegarantie ausgesprochen. Die liegt nicht genau bei 8%, aber es kommt der ganzen Sache schon sehr nahe. Und man hat diesen Vertrag ohne Kündigungsmöglichkeit auf 30 Jahre Laufzeit angelegt. Und man hat erst einmal, damit es die Berlinerinnen und Berliner nicht so schnell merken, für 3 Jahre die Berliner Wasserbetriebe in diesem Vertrag gezwungen, die Preise konstant zu halten und hat die Gewinne aus der Unternehmenssubstanz genommen. Und als dann die Grünen und die Linkspartei gesagt haben, damals noch PDS, wir gehen jetzt vor das Verfassungsgericht, da haben sie sich noch was viel Perverseres einfallen lassen. Da haben sie sich nämlich gesagt, wenn jetzt das Verfassungsgericht sagt, dass dieser Vertrag nichtig ist, dieses Gesetz nichtig ist, dann garantieren wir, oder auch nur teilnichtig ist, daran garantieren wir als Land Berlin aus dem Landeshaushalt, die dann ausfällige Rendite direkt zu zahlen. Das heißt, man hat noch eine Versicherung zusätzlich eingeführt. Man hat nicht nur gesagt, wir garantieren die Gewinne, sondern man hat zu dem Zeitpunkt auch noch gesagt, und wenn das Verfassungsgericht sagt, das durftet ihr so nicht machen, dann haften wir mit dem Landeshaushalt dafür. Bis 2029. Ich habe die Verträge mir angeguckt. Dieser Paragraph 23 Absatz 7 des Konsortialvertrages, der diese Garantie enthält, der enthält ausgerechnet auch noch diese Zusage. Und deswegen stecken wir einfach drin in der Falle. Es gibt nur eine Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszukommen, und das wäre: Das Land Berlin könnte ihn offensiv brechen. Ich bin Jurist, deshalb kann ich Ihnen das sagen. Gibt es dann so eine Rechtsfigur, die heißt Kündigung aus nicht vorhersehbarem Grunde. Das ist zum Beispiel, wenn man sich nicht mehr vertrauen kann. Ich traue den Investoren heute nicht, aber die können uns trauen, weil sie können ja im Notfall das Geld bei Berlin einklagen. Wenn wir den Vertrag aber offensiv brechen würden, dann würden die Investoren zwar aus dem Vertrag rausgehen und Berlin auch verlassen, aber sie würden Berlin einer Schadensersatzklage überhelfen, in der sie alles, aber auch alles geltend machen. Erstens den Kaufpreis, zweitens die Investitionen der letzten Jahre, drittens den entgangenen Gewinn bis 2029 und viertens noch eine irgendeine Vertrauensschadensposition für die Aufwendungen, die sie mit dem Vertrag insgesamt gehabt haben. Und sie haben nach deutschem Recht und auch nach internationalem Wirtschaftsrecht dann ziemlich gute Karten, damit durchzudringen. Das heißt dann aber nur, dass das Geld von heute auf morgen fällig würde. Und ich glaube, dass das Land in der derzeitigen Situation eine solche Summe nicht ohne weiteres stemmen könnte. Also wenn wir jetzt irgendwie noch 5, 6, 7 Milliarden hätten, würde ich sagen, wir kaufen die Wasserbetriebe zurück und machen dem Unsinn ein Ende. Eins nur zum Schluss. Eins ist nicht ganz korrekt. Nicht ganz korrekt ist, dass wir keine Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen, aber die Möglichkeiten sind eben wesentlich beschränkter, als wenn es unser Unternehmen wäre. Es würde zu weit führen, das jetzt hier im Detail zu diskutieren, was wir da versucht haben, aber wir benutzen natürlich unsere beschränkten Möglichkeiten, um erstens die Preise zu dämpfen und zweitens auch einen Überblick darüber zu bekommen, was in dem Unternehmen wirklich passiert, denn es geht ja schließlich um Umweltinfrastruktur und um Wasser. Es geht ja nicht nur einfach darum, dass unsere Hähne tropfen. Also es ist ein Lehrbeispiel für erfolgreiche Privatisierung, obwohl die FDP heute auch immer sagt, so hätte man das nie machen dürfen, man hätte das einfach voll privatisieren müssen, dann wären ein paar Probleme gar nicht aufgetaucht. Aber glauben Sie mir, ein Glück, dass wir es auch nicht voll privatisiert haben. Es ist so schon schlimm genug. Herr Thiel. Ich kann mich sehr kurz fassen, weil Herr Lederer, der nun offensichtlich nicht zu meiner Fraktion gehört, es brillant dargestellt hat, wie die Verträge sind. Sie sind ein Lehrstück für jeden, der auch nur an Justerei interessiert ist, wie man es, im Grunde genommen sogar zwei Verträge, wie nämlich die Verträge verschachtelt worden sind. Und ich bin kein Jurist, ich habe mich da beraten lassen und die haben dann selbst gesagt, unsere Juristen, ein Lehrstück, wie man einen Senat über den Tisch ziehen kann, ist dieser Vertrag. Der wollte es, das ist klar, also deswegen gar keine Ergänzung, sondern nur Bestätigung. Diese Ausführungen waren wirklich sehr treffend und sehr brillant. Eine Sache, wo wir uns dann wieder unterscheiden würden, wäre, wenn wir diese Verträge auflösen könnten, dann hat er in der Tat recht, wir würden dann gerne eine richtige Privatisierung durchführen, nicht eine 51-49er, sondern mehrere Anbieter. Das wollen natürlich die anderen Parteien nicht, das stimmt. Das will auch die CDU nicht. Okay. Wollen Sie doch, nee, Frau Klotz aber auf jeden Fall, ne? Also ich habe dem wirklich auch nichts hinzuzufügen. Das heißt, der Moment, Herr Lederer, wo ich Ihnen zustimme, ist auch für den heutigen Tag gekommen. Sie haben es wirklich nochmal gut dargestellt. Ich will aber eins vielleicht nochmal sagen, weil ich mich da wirklich sehr gut dran erinnere. Ich denke, dass diese Teilprivatisierung der Wasserbetriebe nach dem Bankenskandal wirklich das zweite große politische Verbrechen in Anführungsstrichen ist, was in diesen Zeiten der Großen Koalition wirklich fabriziert worden ist. Und also die SPD ist heute nicht da, aber die Finanzsenatorin Fugmann-Hesing sitzt heute noch immer im Parlament. Und das finde ich eben auch schwierig, dass man auch persönlich für solche Geschichten keine Verantwortung übernehmen muss. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite war, die Begründung dafür war ja, den Haushalt zu konsolidieren, weil in dem Moment natürlich Einnahmen reinkamen, die benötigt wurden, um einen bestimmten Konsolidierungsbeitrag irgendwie nach außen zu dokumentieren. Und das zeigt, finde ich, ziemlich gut, dass der Wert der Haushaltskonsolidierung an sich kein Wert ist, sondern er hat an sich keinen Wert. Sparen an sich ist nichts, was wert ist, sondern man muss bei den Dingen auch immer danach fragen, was sie auch bewirken, was sie politisch also auch nach sich ziehen. So. Und wenn wir irgendeine Lehre aus diesem Ding ziehen, dann finde ich, ist es diese Lehre. So. Und ein letzter Punkt. Also natürlich hat aber dennoch ein Senat und hat ein Landesparlament bestimmte politische Steuerungsmöglichkeiten. Und zwar, Herr Lederer, und jetzt ist wieder der Moment, wo ich Ihnen nicht zustimme, über die Preise. Und das betrifft sowohl die Wasserpreise, es betrifft aber auch die Strompreise. Und ich sage mal, es sollte eigentlich auch die Preise bei der BVG betreffen, denn diese Unternehmen sind alles landeseigene Unternehmen. Wir wollen sie nicht privatisieren im Unterschied zu Herrn Thiel, weil wir glauben, dass Betriebe der öffentlichen Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand gehören. Was wir aber wollen, nicht bei den Wasserbetrieben, aber bei anderen Unternehmen, wir wollen da mehr Wettbewerb reinbringen, weil es auch nicht sein kann, dass in bestimmten Bereichen, also uns sozusagen als politischem, als Gesetzgeber und als Abgeordneten vorgeschrieben wird, wie diese Leistung für die Berliner Bevölkerung erbracht wird. Also, Senat ist die Institution, die Preise genehmigt oder auch nicht genehmigt und es ist der Wirtschaftssenator. Moment. Und auch beim Strom ist das der Fall. BEWAG ist privatisiert, das wissen Sie. Die BEWAG ist privatisiert und Sie wissen natürlich, die BEWAG haben Sie eben auch genannt. Die BEWAG ist privatisiert und ich sage dann auch, wenn man Unternehmen privatisiert, dann sind die Preisgenehmigungsvorschriften in der Regel nur noch die Hälfte wert, weil man in die Unternehmen nicht reingucken kann. Man kann nur noch die Preiskalkulation verfolgen. Und das sind auch Gesetze, die Rot-Grün gemacht hat. Muss ich an der Stelle jetzt leider auch deutlich die Differenz markieren. Das sind auch Gesetze, die Rot-Grün gemacht hat. Dass wir wertlose Preiskontrollinstrumente haben, vor denen wir immer gewarnt haben. Wir haben gesagt, demokratische Streuung von Infrastrukturunternehmen ist 100-mal mehr wert als die Vision. Man könne privatisierte Unternehmen in irgendeiner Weise preisregulieren, jedenfalls wenn es solche Netzunternehmen sind. Also die machen damit Gewinne, das ist privatisiert und das ist auch liegt in der Logik dieser Gesellschaft, dass das nur begrenzt steuerbar ist, denn die sind an der Börse und die müssen diese Gewinne generieren. Und das wissen auch Grüne. Trotzdem hat ein hessischer Wirtschaftsminister bestimmte Stromerhöhungen nicht so geschluckt wie ein PDS-Wirtschaftssenator in Berlin. Das gehört auch zur so. So, die letzte Frage noch aus dem Auditorium. Bitteschön. Hallo? Ja, Moment, ich bin wieder. Nee, warte, ganz kurz. Über Bildung und mehr studieren in Berlin und gleichzeitig fordern Sie Studiengebühren. Ich frage mich, wie... Nein, Sie nicht, nein. Das ist mir auch sehr sympathisch. Aber die Frage ist, wie locke ich mehr Studenten nach Berlin, wenn ich gleichzeitig Studiengebühren erhebe? Ist es nicht vielleicht eher so, dass Studiengebühren abschreckend wirken? Und zweitens, überfüllte Hörsäle haben wir jetzt auch schon. Und mit mehr Studierenden wird es bestimmt nicht einfacher. Also das sind zwei Sachen, die sich meiner Meinung nach nicht zusammenpassen. Wir wollen die Hochschulen in die Lage versetzen, selber bis zu einem Höchstsatz Studiengebühren festlegen zu dürfen oder darauf zu verzichten. Und das, was sie dort an Geld einnehmen, sollen sie ausschließlich zur Verbesserung von Lehre einsetzen wieder. Also es ist ein zusätzliches Geld. Und wir glauben, dass dadurch die Hochschulen schon einen Batzen mehr haben, was sie leisten könnten, auch im Hinblick auf gegebenenfalls Seminarverkleinerung und so weiter. Ich bin gar nicht sicher, ob es so abschreckend sein würde, wenn gleichzeitig sich die Qualität der Hochschule erhöht. Wir haben hier in Berlin einige private Hochschulen mit immensen Studiengebühren, die hervorragend laufen. Bloß die werden nicht finanziert über Kredite, sondern da muss man einen reichen Onkel oder reiche Eltern haben. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen schon natürlich auch die Hochschulen im Wettbewerb zueinander stellen. Es geht um die schlauesten Köpfe und die wollen wir nach Berlin bekommen. Also müssen die Hochschulen besser heute ausstaffiert werden, als sie es sind. Okay, nur kurz bitte, Frau Kabisch. Hier nur noch mal der Hinweis. Wir stehen gar nicht so sehr vor der Wahl, ob Studiengebühren ja oder nein. In den Bundesländern, und Sie wissen, die Kultushoheit ist nun mal bei den Ländern, hat bereits ein großer Verdrängungsprozess stattgefunden. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Länder, in denen Studiengebühren erhoben werden, erstens sehr deutlich auch sich die Studenten aussuchen und zweitens, dass ein großer Run in die Länder kommt, erstmal von der Quantität her sehr gut, aber so viel können wir gar nicht mehr verkraften, die keine Studiengebühren haben. Das heißt, es ist auch eine deutliche Wettbewerbsangelegenheit. Ein zweites, ich bitte Sie mal ernsthaft zu überlegen, es gibt in unserer Gesellschaft auch eine Tendenz, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich sage es jetzt einfach mal hier hinein. Nein, das würde ich so nicht sehen. Einfach mal drüber nachdenken. Und ein dritter Punkt, was weit übrigens in die Sozialdemokratie eine Diskussion ausgelöst hat, geht es eigentlich, obwohl alles kostenlos wünschenswert wäre, dass wir es uns aber nicht leisten können, dafür aber die Kita kostenpflichtig machen und oben die Studiengebühren nicht einführen. Ich denke, da gibt es auch ein gewisses Missverhältnis, das zu bedenken ist. Ich glaube, dass ein sehr gutes System an Möglichkeiten, diese Gebühren zu staffeln und vor allen Dingen auch mit vielfältigen Rückzahlungsmöglichkeiten zu versehen, dass da eine ganze Menge zu machen ist. Lassen Sie mich aber noch etwas nachtragen, wozu ich jetzt gerade nicht gekommen bin. Auch die CDU ist lernfähig. Ich bin damals noch nicht Politikerin gewesen, als diese Wassergeschichte passiert ist. Ich will Ihnen nur Folgendes sagen, dass inzwischen die CDU sagt, Privatisierung, ja, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, gerade bei den öffentlichen, verantwortlichen Bereichen ist sie dagegen, dies in der Weise zu privatisieren, wie dies vorgetragen wurde. Ich sage das jetzt nur einfach. Wir müssen sichern, dass Kernaufgaben, die der Staat für die Bürger vorhalten muss, dass die auch vom Staat gewährleistet werden. So viel nur an der Stelle. Okay. Mir bleiben noch zwei Dinge, nämlich zum einen Dank zu sagen unseren vier Gästen. Ich glaube, nicht nur meinem Eindruck nach waren sie heute richtig gut drauf. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass eine ganze Anzahl von Kollegiaten, mehr als man vielleicht vorher annehmen durfte, am 17. September zur Wahl gehen werden. Ganz herzlichen Dank Ihnen vier. Ärgerlich war, dass die SPD nicht da war. Das muss noch mal, glaube ich, betont werden. Dann habe ich noch eine zweite. Etwas Zweites wollte ich noch sagen. Mir ist ein Zettel gereicht worden. Es wird in sehr naher Zukunft einen Film gezeigt werden hier im Berlin-Kolleg, der genau diese vorhin beschriebene Wasserproblematik zum Thema hat. Also Sie werden durch Aushänge darauf hingewiesen werden. Vielen Dank. Damit ist die Veranstaltung beschlossen. Ja.